Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Jetzt hätte ich fast aus Gewohnheit mit dem Tobi gesagt, aber das ist ja genau das, was auch heute nicht ist. Tobi hat eine anstrengende Woche und setzt aus dementsprechend. Aber wir sind hier zu zweit und machen eine kleine Sendung sozusagen am Vorabend der WWDC mit der Folge 294. Ja, genau. Was könnte es Schöneres geben, als vor der WWDC nochmal zu podcasten? Die 294, ist heute sehr passend. Da habe ich was Schönes rausgesucht, nämlich Netzanschlussklemme Serie 294. Mhm. Gesteckt mit Zugentlastungsgehäuse IP20 von Wago oder erhältlich über Wago, wer weiß das schon, weil ich heute Netzprobleme hatte. Ah, ja, ja. Habe ich mir gedacht, damit kannst du den Netzanschluss abklemmen. Ja, also das hatte. Das vielleicht nicht gedacht. Das hatte gerade auch sich sehr angefühlt, als hättest du dein Netz jetzt komplett abgeklemmt, weil wir gerade versucht haben, per Studio-Link hier zu telefonieren und das hat erstaunlicherweise gar nicht geklappt, was sonst eigentlich relativ zuverlässig klappt. Jetzt sind wir hier wieder mit FaceTime am Start. Was normalerweise nicht klappt. Aber jetzt gerade irgendwie. Ja, öfter mal was anderes. Wir sind ja Gott sei Dank flexibel, was diese Dinge angeht. So viel zum Thema Netzklemmen und die 249, nicht meine Sache. Ich bin irgendwie... Ich kann nicht sehr gut Mathematik, glaube ich. Naja, 294, ja. 294. Also ist halt einfach. Wir gehen mit kleinen Schritten auf die 300 zu. Einfacher. Stimmt. Ja, erstaunlich. Mhm. Erstaunlich, ja. Ja. Wie viele Jahre sind das jetzt? Ich glaube 2011? Ja, das könnte sein. Seit 2011? Das muss ich jetzt auf der Webseite nachgucken. Aber irgendwie so um den Dreh sollte das sein. Das ist auf jeden Fall sehr lange. Absurd lange. Ja. Ja, gut. Wir fühlen uns jetzt alt und dementsprechend kommen wir auch zu was uns auch alt, also was mich alt fühlen lässt, weil die WDC ist ja jetzt wieder in San Jose. Eben. Meine erste WDC war in San Jose und da ist sie jetzt wieder. Und wir wollten die Gelegenheit nutzen, bevor dann es tatsächlich Neuigkeiten gibt, einfach mal uns zu überlegen, was denn tatsächlich passieren könnte. Oder was sonst so gerüchtet wird, dass passieren könnte. Irgendwie muss ich sagen, diese WDC habe ich so wirklich gar kein Gefühl dafür, was anstehen kann. Ja, das ist wohl richtig. Ich meine, letztes Jahr haben sie ja mit dem Messenger relativ viel gemacht. Hm. Das ist so das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ja. Keine Ahnung, sie werden sich wieder ein Themengebiet rausgesucht haben und natürlich wird dann auch vorbereitet für die neuen Devices, ist ja dieses Jahr Jubiläum sozusagen, aber das sind ja Sachen, die man auf der WWDC nicht schon mitkriegt, außer üblicherweise Andeutungen. Ja, also Gerüchte halber soll ja irgendwie Siri im Mittelpunkt stehen dieses Jahr. Wieder. Ja, das gab es nämlich letztes Jahr auch. Also, dass Siri überhaupt zum ersten Mal zugänglich gemacht wurde, wenn auch nur bedingt für andere Apps. Ja, also sie haben halt irgendwie, wir erinnern uns mal kurz als Rückblende, sie haben halt irgendwie so 4-5 Use-Case-Kategorien sozusagen definiert, die dann ein Interface bekommen haben. Also zum Beispiel, eins davon war halt irgendwie, ruft ihr ein Auto? Also Taxi-Style-Apps sozusagen und da konntest du halt jetzt, wenn du Uber oder Lyft oder MyTaxi oder sonst wie bist, dann konntest du da mit Siri quasi interfacen. Ich habe das lustigerweise kein einziges Mal genutzt. Ich auch nicht. Ich wüsste auch nicht, welche App, die ich nutze, das eingebaut hätte, aber ja, offensichtlich... Ja, es ist halt irgendwie, also das ist genau so ein Ding, da kann ich mich nicht auf Siri, da will ich mich nicht auf Siri verlassen. So, also ich rufe nicht so oft ein Taxi, aber wenn ich ein Taxi rufe, dann will ich, dass da nichts schief geht. So, und dieses Urvertrauen habe ich in Siri halt irgendwie nicht. Also ich habe irgendwie die Tage auch einen Screenshot getwittert, wo ich halt irgendwie versucht habe, ein Event anzulegen in meinem Kalender. Und dann habe ich gesagt, irgendwie so, ich habe einen neuen Event am so und so vielten, am so und so vielten. Und dann fragt er halt nach, um wie viel Uhr. Und dann sage ich den ganzen Tag. Und dann fragt er, um wie viel Uhr? Dann sage ich den ganzen Tag. Und irgendwann habe ich dann gesagt, um 8. Nur um dann halt da reinzugehen und es zu editieren auf ganzer Tag. Also es ist halt irgendwie so, es versagt an den seltsamsten Stellen manchmal und dann ja, hat man einfach nicht das Vertrauen, damit ein Taxi zu rufen. Am Ende kommt dann irgendwie die Feuerwehr. Ja, aber immerhin hat die Siri danach nicht gefragt, ob du es vielleicht für den ganzen Tag anmelden möchtest. Das macht ja Alexa. Ja, ja, ja. Die dann sagt, ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich benutze ja Siri gerne für sowas, vielleicht zum Beispiel Wetter nachzufragen und so, also ja, für unkritische Sachen. Mhm. Aber auch da ist mir noch nichts über den Weg gelaufen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht so viele Third-Party-Apps nutze. Ja. Bring halt ganz, ganz gerne und was das? Weiß ich gar nicht. Was macht Bring? Ist das, das ist die Supermarkt. Hatten wir letztes Mal schon, ja. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Und Zettel Up benutze ich immer noch, wo man so Geldflüsse aufschreiben kann. Also ich habe für zwei Leute eingekauft, dann kann ich das da eintragen. Ja. Zettel Up ist cool. Meine seltenen Siri-Use Cases sind eigentlich, ich will einen Timer. Ja. Ich will eine Stopwatch und seit neuestem bin ich auch dazu übergegangen, wenn mir auffällt, ich muss irgendwas kaufen. Also zum Beispiel Küchenrolle, dann sage ich irgendwie, setz Küchenrolle auf meine Einkaufsliste. So, das klappt im Regelfall auch ganz gut. Und was macht er dann auf deiner Einkaufsliste? Was ich habe halt, also ich benutze es ja auf Englisch und sage dann put paper towels on my grocery list. Und ich habe halt eine Liste, die heißt Groceries und dann. Eine Erinnerungsliste. In der Reminders App habe ich eine Liste, die heißt Groceries und die macht er das dann auch. Also das funktioniert ganz gut eigentlich. Also ich als ich das erste Mal probiert habe, hätte ich nicht erwartet, dass es funktioniert. Ja, gerade für den Timer benutze ich tatsächlich immer noch die Watch und ich benutze ja auch zum Schritte zählen und deswegen sehr intensiv. Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ist, dass die mittlerweile so nach einem halben Tag leer ist. Die Watch, echt? Und ich frage mich echt, ob das einfach daran liegt, wenn man so diese Pulsmessungskram benutzt oder ob sie einfach langsam altersschwach wird. Vielleicht. Also meine Series 2 ist immer noch so dabei, dass sie eigentlich fast 3 Tage lang hält. Mhm. Ich bin mittlerweile jetzt dazu übergegangen, sie in der Nacht zu tragen auch und dann immer kurz tagsüber aufzuladen, weil ich morgens geweckt werden will von der Uhr. Das ist super, ja. Weil dann wecke ich halt meine Freundin nicht auf, wenn ich aufstehe. Genau. Also dieses Wecken mit dem Impuls finde ich immer noch ein tolles Feature. Und das einzige Problem, was ich mit der Watch habe, ist tatsächlich, ich brauche da keine neue. Also ich brauche eine neue, wenn der Akku dann halt kaputt ist. Ja, es ist irgendwie, also das funktioniert halt und das ist halt irgendwie, es macht keinen Sinn, die auf dem gleichen Update-Cycle zu haben wie alles andere. Man muss bei den anderen Sachen ja mittlerweile auch fragen, macht das überhaupt Sinn, die auf den Update-Cycles zu haben, wo sie sind? Also brauche ich wirklich jedes Jahr ein neues Telefon? So langsam wird da ja auch die Luft an Innovationen irgendwie so ein bisschen dünner, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, in diesem Sinne, iOS 11 steht uns dann natürlich ins Haus. Da bin ich auch gespannt, was da sonst noch so als Neuigkeit drin steckt. Es gibt auch keine Gerüchte und nichts. Also es ist irgendwie unverhältnismäßig still um alles, habe ich das Gefühl. Ich muss ja generell sagen, so in den letzten 1-2 Jahren sind einfach noch Sachen dazugekommen, die wirklich das System für mich sehr stark verbessert haben. Ja. Also allein dieses von unten hochswipen und ich habe alle meine Controls, die ich halt dauernd brauche, wie Podcast an, ausmachend, Volume, Helligkeit, Taschenlampe an, aus. Das habe ich jetzt endlich immer da unten und muss nicht irgendwo anders hingehen. Aber das ist ein iOS 9 Feature, oder? Das kann schon sein, aber sie haben es, glaube ich, nochmal ein bisschen gepimpt. Sie haben es ein bisschen gepimpt in 10, ja. Ja, also. Aber es ist auch eher so ein gefühltes Wissen. Also, wenn ich so denke, wie oft ich eine WWDC hatte und dann haben sie gesagt, das gibt's neu und ich war total aus dem Häuschen und hab's dann nie benutzt, muss ich sagen, das sind wirklich Sachen, die in letzter Zeit gekommen sind, die das System für mich wirklich besser gemacht haben. Ja. Also, für mich, die größte Neuerung tatsächlich, war, ich weiß gar nicht, also dass ich gefühlt meinen Lockscreen lesen kann. So, ja, ich irgendwie, das auch, stimmt, ja. So, weil ich halt lange Zeit hatte ich das Problem, dass sobald ich mein Telefon in die Hand genommen habe, der Lockscreen quasi schon weg war. Und irgendwie, entweder habe ich es mir umgewöhnt oder sie haben was geändert und das liegt an der neuen Hardware, die ich mir gekauft habe. Nee, sie haben was geändert. Du kannst halt jetzt einfach das Handy hochnehmen, dann siehst du den Lockscreen, das war vorher nicht so. Stimmt, das war einfach Wake and Raise, genau. Das ist das also Ding. Das und der schnelle App-Launcher. Ja. Ist auch so ein Feature, also nach unten ziehen, dann sind die vier Apps, die du fast immer benutzt und die ganze, oder die du gerade benutzt hast. Das funktioniert da ja auch relativ gut, ja. So ein bisschen Intelligenz drin und es funktioniert super. Also das sind die Details und das ist alles so in den letzten 2-3 Jahren gekommen. Das sind wirklich Sachen, die das Gefühl für mich nochmal sehr verbessert haben. Aber jetzt gerade weiß ich auch mal wieder nicht, was will ich denn jetzt noch dazu haben. Ja. Bei macOS ist es fast noch krasser dahingehend. So, da war irgendwie Sierra schon so eine unklare Masse an Features. So, es lief halt unter jetzt alles besser und auch mit Siri. Und ich bin jetzt gerade endgültig so ein bisschen an den Punkt angekommen, wo ich mich frage, passiert da noch was? Weil man kriegt irgendwie nichts davon mit, Gerüchte halber. Ist einfach nur alles, ja, keine Ahnung. Ist irgendwie, ich bin gespannt, wo die Reise mit macOS hingeht. Ja, auch da weiß ich gerade nicht, was ich unbedingt will. Also, ich meine, es gibt ja auch Features, die viele gar nicht nutzen, die total toll sind. Zum Beispiel Command Space zu drücken, und das als App-Launcher dann zu benutzen. Also so die Spotlight-Suche als App-Launcher zu nutzen. Ja, also da wäre ich davon ausgegangen, dass man das weiß. Ich kenne, Adobe hat wohl die Kombination auch belegt. Ich kenne Leute, die es ausgeschaltet haben. Ah, okay. Aber ja, das sind so, weißt du, das ist so ein Feature, da kommst du nicht drauf unbedingt, wenn dir das nicht mal jemand verraten hat. Und da es jetzt schon so alt ist, verrät man es auch niemandem mehr, deswegen wollte ich das nochmal wiederholen. Spotlight als App-Launcher zu benutzen, ist einfach genial, finde ich. Also gerade, wenn man 10-Finger-System beherrscht. Ja, also oder ein gutes Adler-Suchsystem. Wo wir schon bei Features sind, die keiner kennt, aber die großartig sind, Control-Command-Leerzeichen. Control Command Leertaste, ja. Das ist das Emoji-Eingabe-Hilfsding. Ah, okay. Ja, das gut, da wären wir auch schon bei den Features, die man für macOS heißt ja jetzt. Ja, 10.13 machen könnte. Codename hier einfügen. Zum Beispiel, dass man auch von der Nachrichten-App Stickers versenden kann. Ja. Stimmt, das geht ja gar nicht. Angezeigt werden. Holla, die Walzi, stimmt. Da ist ja wieder so totale Feature-Disparität da. Ja, also Sachen. Ja. Wir werden auf jeden Fall neue Emojis bekommen, denke ich. Also. Ja, das bestimmt. Oder zum Beispiel, dass sie den Sticker-Store auf iOS mal richtig hinkriegen. Oh ja, da könnte man auch nochmal iterieren, was das Design angeht, durchaus. Ja. Aber es sind halt so kleine Sachen. Und ja. Ja, mal sehen, was uns da die WWDC beschert und vor allem, was uns auch hinter den Kulissen an neuen Technologien und APIs beschert wird. Da habe ich irgendwie auch kein Gefühl für, aber potenziell ist das ja immer das Spannendste eigentlich, was dann irgendwie auf der Keynote nur so ganz am Rande erwähnt wird und dann in den späteren Sessions erst wirklich in vollem Umfang klar wird. Was ich ganz spannend fand, es hat jetzt fast ein ganzes Jahr gedauert, aber jetzt ist es passiert. In den letzten 2-3 Wochen sind, glaube ich, 3-4 Spiele erschienen, die jetzt auch dieses Haptic Feedback benutzen. Also zum Beispiel Hidden Forks, glaube ich, hat es jetzt drin. Ah, cool. Bin mir da jetzt aber gerade unsicher. Old Man's Journey hat das jetzt drin. Noch ein paar habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Und das macht das Erlebnis schon cooler, finde ich, und gibt dem Ganzen noch einen Zusatzwert. In der Tat, ja. Ansonsten, was man noch gerüchtet wird für die WWDC, ist irgendwie neue iPads, also gerade ein neues iPad Pro und vielleicht sogar ein neuer Apple Pencil. Kann natürlich passieren, aber irgendwie neue Hardware auf der WWDC, gerade so prominente, keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, nee, sehe ich jetzt auch nicht, dass da dieses Jahr irgendwie was anders ist als sonst. Warum? Worauf man sich, glaube ich, auf jeden Fall freuen kann und freuen in großen Anführungszeichen, ist Planet of the Apps. Ich denke mal, das wird bestimmt massiv gefeatured und wahrscheinlich auch in der Keynote irgendwie nochmal angeteasert. Nachdem Apple heute schon als Pressrelease rausgehauen hat, dass die Entwickler jetzt irgendwie 70 oder 80 Milliarden US-Dollar umgesetzt haben im App Store, ist das bestimmt dann irgendwie mit Planet of the Apps nochmal, da ist zumindest ein Trailer, ist da auf jeden Fall in der Keynote drin, glaube ich. Also Planet of the Apps war diese Serie über iOS-Entwickler? Ja, also es hat Shark Tank für iOS-Entwicklung. Ach genau, es war gar nicht die Serie über iOS-Entwickler, das wäre ja noch irgendwie interessant gewesen, ja, sondern ja. Es war so eine Casting-Show. Ja. Oh Gott, ja, weiß oder ich nicht. Oder dann irgendwie deine App an irgendwelche VC-Capitalists und Celebrities pitchen musst und alles ist schrecklich. Ja, klingt für mich eher gruselig. Ich glaube mit Will.i.am auch und so. Oh, das ist irgendwie, uiuiui. Ja, es ist auf jeden Fall, es wird sehr cringy und wahrscheinlich wird das nicht ausbleiben. Gut, wir werden auf jeden Fall einschalten, wenn es heißt Keynote, nächsten Montag um 7, glaube ich, oder? Abends. Ja. 7 Uhr abends. Ich habe nur gerade die Zeitverzögerung. Ja, 19 Uhr steht die Keynote im Kalender. Werden wir einschalten und zugucken und gespannt sein, was passiert. Ja. Bis dahin ist noch ein wenig. Und wir wollen noch kurz auf Tagesgeschehen umschwenken, was News angeht. Und dann haben wir noch Konsum und Nachklapp. Aber vorher sei kurz erwähnt, heute ist der Tag, an dem Onkel Trump irgendwie, nachdem er das ja jetzt irgendwie seit einer Woche anteasert, wohl seine Entscheidung bekannt gibt, ob er denn jetzt aus dem Paris-Akkord austritt oder nicht. Wenn ich jetzt Covifi sage, dann wird niemand in der Zukunft wissen, wovon ich spreche. Deswegen habe ich es jetzt auch gesagt. Ich glaube, so schnell wie die News-Cycle gerade sind, weiß jetzt ja. Schon wieder nicht mehr niemand mehr, was das was war. Was Covifi war. Ja. Oder Covife, was ich dann wieder sehr passend fand. Covife, ja. Was ich kurz erwähnen wollte, ist einerseits finde ich es ein bisschen fraglich, warum man sich überhaupt fragt, was jetzt die Entscheidung sein wird, wenn Trump ja sowieso vor 2 Monaten schon gesagt hat, dass sie das mit den Solar- und den Windkraftwerken jetzt nicht machen und dafür lieber die ganzen Kohlekraftwerke laufen lassen. Und dass Elon Musk sich dann irgendwie auch nicht so doof ist, irgendwie zu twittern, dass es jetzt irgendwie spannend wird, wie sich Trump entscheidet und wenn sich Trump gegen den Paris-Akkord entscheidet, dass er dann nicht mehr mitspielt, also dass er dann nicht mehr in Trumps Komitee sitzt und irgendwie beratend wirken will. Das fühlt sich irgendwie sehr seltsam an. Vielleicht wollte Trump erstmal Bestechungsgelder einkassieren, keine Ahnung. Also diese ganze, tut mir leid, also das Problem ist an der ganzen Politik, ich kann halt einfach die Leute, die das Heft in der Hand haben, nämlich das Volk, was die Wahlen wählt, halt einfach nicht mehr ernst nehmen, weil ich hab nicht das Gefühl, dass noch ernsthaft irgendwie sich Gedanken gemacht wird, wie man da wählt. Nobody cares anymore, ja. Und damit ist das ganze System, also weiß ich nicht, das ist so wie, wenn keine Ahnung, es ist einfach, die vierte Wand ist durchbrochen worden. Die vierte Wand der Demokratie. What the fuck, warum soll ich den Scheiß ernst nehmen? Bloß weil da 80 Millionen, naja gut, 300 Millionen entschieden haben, dass Trump Präsident wird. Nein, ihr kriegt den Mittelfinger, ich werde das nicht akzeptieren. Und ich sag auch nicht, das ist halt eine demokratische Entscheidung. Ja, scheiße, dann ist die Demokratie ganz schön im Arsch, wenn das eine demokratische Entscheidung ist. Und wenn der dann erstmal da oben sitzt, dann kann der nicht einfach machen, was er will. Und dann kann er diesen Scheiß nicht vor allem machen. Also, wo sind wir denn? Ich weiß einfach nicht mehr, warum nimmt ihn überhaupt jemand ernst und warum soll ihn überhaupt jemand ernst nehmen? Und was Theresa May gerade in UK macht, ist ja auch unglaublich. Ja, da haben wir nächste Woche Donnerstag noch Spaß mit. Ja, und wenn, ja, weiß ich nicht. Und wenn es jetzt nicht gerade Justin Trudeau noch gäbe, dann würde ich sagen, aber der ist ja auch eher so das Posterchild. Es ist aber halt auch nicht alles Trudeau, was glänzt. Der hat schon irgendwie auch, also, aber ja, vergleichsweise aber der ist im normalen Maßstab. Ja, das ist halt ein Politiker. Und ein Politiker, ja, macht auch blöde Sachen. Ja. Natürlich. Also damit kann ich ja auch leben, dass nicht alles super geschmiert läuft. Aber wir sind im absoluten Irrenhaus. Und das in sehr, sehr vielen Ländern. Ja, ja. Man fragt sich so ein bisschen, wie wollen wir jemals wieder in sowas wie Normalität, also das, was wir vorher als Normalität bezeichnet haben, zurückfinden. So. So, ich habe so das Gefühl. Und dann kommt die SPD her, die ja. jetzt in der Regierung sitzt und sagt, wir verschieben die Entscheidung über die Ehe für alle, weil das wollen wir dann machen, wenn wir gewählt sind. Ja, ja. What? Also keine Ahnung, das ist einfach absolut absurd. Ja, das ist irgendwie, ja. Gut, ihr wisst jetzt vermutlich schon mehr als wir, was diese Paris-Akkord-Geschichte angeht. Es ist ja auch lustigerweise eigentlich wurscht, weil Trump ja eh alles mit seinem Hintern einreißt und wir müssen sowieso alles neu aufbauen. Ja, also im Grunde was noch aufbaubar ist. Ja, was noch aufbaubar ist. Ich meine, sowas dauert, das kriegt man schon hin in 200 bis 300 Jahren. Ja. Zu bauen. Ja, also ich denke, ein paar Sachen sind auch so bleibend, dass 300 Jahre nicht reichen, aber nun ja, wir wollten ja alle keine Kinder, oder? Tja. In diesem Sinne, Konsum, was bleibt uns sonst? Und wir fangen an mit einer Fernsehserie, mit der ihr euch so ein bisschen ablenken könnt von dem ganzen Wahnsinn, der so passiert. Die ist nämlich sehr schön und jetzt auch schon in der zweiten Staffel. Die haben sie auch schon, glaube ich, mehrfach erwähnt. Ich muss sie jetzt nochmal erwähnen, weil ich habe jetzt die zweite Staffel fertig geguckt. Es geht um Master of None. Und ich habe gerne den Titel falsch geschrieben. Ich hoffe, ich erinnere mich dran, das zu korrigieren, bevor ich es poste. Master of None ist eine Serie, die unter anderem von Aziz Ansari geschrieben wird und der ist auch in der Hauptrolle. Ist so eine, es erzählt irgendwie so Alltagsgeschichten episodisch und hat. Also ich habe das Gefühl, die haben halt sehr viel Freiheiten, sich tatsächlich auszuleben, Geschichten zu erzählen in einer Weise, die sonst irgendwie, die man sonst nicht so sieht. Und vor allem halt auch aus der Perspektive eines Amerikaners mit indischen Eltern. Und das ist halt auch was irgendwie sonst nicht so stattfindet in dem Medienmix, den man so konsumiert. Und allein dadurch gewinnt die Serie schon viel, aber die Serie ist halt auch an sich großartig. Ich meine, die erste Folge der zweiten Staffel, das ist jetzt kein Spoiler, ist quasi eine Schwarz-Weiß-Hommage an einen Film, der aus der italienischen Nouvelle Vague. Und ja, das ist dann schon ein bisschen... Also es wirkt sehr verkopft, aber funktioniert halt großartig und funktioniert auch, wenn man es nicht kennt. Ja. Das war schon die Serie, die auch einfach mal sagt, wir machen jetzt eine Folge in einem Restaurant und da wird dann die ganze Zeit nur gegessen. Genau, oder? Genau. Ja. Und wo halt irgendwie, also die letzte Staffel hat damit aufgehört, dass er nach Italien fährt, um Pasta machen zu lernen und sich deswegen von seiner Freundin trennt. Oder umgekehrt, es von seiner Freundin trennt und deswegen nach Italien fährt, um Pasta zu machen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber und das macht er da tatsächlich und dann spielt halt die erste Folge wirklich in Italien und er macht da Pasta und das ist alles. Ich fand es auch so schön, wie er guckt einfach rein, ich kann das von der Story her vermutlich gar nicht so sehr vermitteln, warum das cool ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, die Serie tut der Seele gut und das können wir gerade alle brauchen, glaube ich. Vielleicht ein Punkt dazu, was sie halt macht. Ich fand es großartig, dass er dann auch Italienisch spricht, weil das sieht man ja auch ganz selten, dass du einen amerikanischen, indischstämmigen, italienisch sprechenden Protagonisten dann da hast. Ja. Das war sehr, sehr lieb. Was ich Allora. Was ich generell an der Serie halt sehr mag, ist, sie funktioniert eigentlich wie so eine klassische Comedy-Serie, aber sie biegt nie auf den obvious path ab. Also du siehst so kommen, die Katastrophe kommen, es muss jetzt so kommen, weil da gab es dieses Setup und da gab es dieses Setup und da gab es dieses Setup und sie löst es genau nicht ein, sondern macht es auf eine überraschende Weise anders. Und die überraschende Weise ist aber eine sehr normale, menschliche, das könnte so, also ja, so ehrlich, das fand ich sehr schön dran. Ja, wie gesagt, große Empfehlung. Es ist irgendwie, man kann das auch einfach mal so zum Entspannen gucken abends. Wo wir schon bei Serien sind, was ich erstaunlich fand, war, dass ich erst vor 2 Wochen oder so drauf gestoßen wurde, dass Doctor Who wieder angefangen hat. Ja, und auch gar nicht mal so schlecht. Also die laufende Staffel ist relativ gut. Ja, und ich mag den neuen Companion, die neue Companion. Ja, Bill ist großartig. Sehr, sehr gerne. Ich finde auch schön, wie thematisiert wird, dass sie lesbisch ist. Ja. Ich einfach wie eine Selbstverständlichkeit, weil wir haben 2017. Ja. Aber ich finde sie großartig. Also ja. Und die Chemie stimmt irgendwie. Und ja, bis jetzt war es auch ganz spannend. Es war noch kein Totalausfall, was ich oft so die letzte Zeit hatte. So sehr ich mich auf einen neuen Showrunner oder Showrunnerin freue und Moffat irgendwie jetzt mal auch ausgedient hat, schon ein Weilchen eigentlich, so sehr mag ich gerade die aktuelle Staffel, weil es wirklich, also sie hat am Anfang so ein bisschen kurz, die zweite, dritte Folge hatte so ein bisschen Längen, glaube ich, aber dann hat sie auch irgendwie sehr an Fahrt zugenommen und die letzten paar Folgen waren echt alle super. Ja, außertourlich Doctor Who empfohlen. Kommen wir zu der tourlichen Empfehlung sozusagen. Und ich weiß nicht, Empfehlung, aber du hast zumindest tatsächlich jetzt Rhyme gespielt. Genau, und das erste Hinweis, das Interessante ist, Rhyme kommt von Tequila Works, ein spanisches Studio. Ja. Wie auch The Sexy Brutale. The Sexy Brutale haben sie nicht alleine gemacht, sondern in Kooperation mit einem anderen Studio. Aber ich fand es absolut abgefahren, 2 solche Titel innerhalb von einem Monat rauszuhauen, nachdem die Jahre in Entwicklung waren. Also ja, zumindest gerade als kleines Studio. Jahre in Entwicklung, genau. Ja. Wow. Man merkt es auch nicht unbedingt, finde ich, dass die aus einem Studio kommen, weil sie doch sehr distinkt sind, die beiden Spiele. Du hast es offensichtlich dann noch nicht geschafft. Ich wollte eigentlich ehrlich gesagt erstmal auf deine auf dein Urteil quasi warten, weil man hat ja momentan viel zu tun und bevor man dann irgendwie dieses Spiel spielt und Marcel auch schon gesagt hat, es lohnt sich nicht, dann wartet man lieber mal ab. Ich habe tatsächlich exakt 30 Sekunden Gameplay gesehen, als ich irgendwie meine Twitch-Kanäle durchgeschaltet habe. Das sah ganz nett aus, aber jenseits dessen habe ich noch keine Ahnung. Also ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Man kriegt sofort Assoziationen. Ich finde, optisch habe ich am ehesten die Assoziation natürlich kleiner Junge rennt durch eine Welt zu The Last Guardian gehabt. Oder Ico. Ico habe ich ja nicht gespielt und also nur ganz kurz gespielt. Tobi hat mir da 3-4 Level gezeigt und da war ja die Grafik halt auch noch ein bisschen matschig, weil das war PS2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es gibt einen PS3 Remaster, aber das kam für die PS2. Ja. Und optisch fand ich das sehr schön, das Rhyme jetzt. Es gibt, man bleibt nicht immer in dieser Landschaft, die am Anfang zu sehen ist, sondern die ändert sich auch durchaus dann im Spiel noch. Also da gibt es einiges zu sehen. Cool. Das fand ich sehr cool. Grundsatzfazit, es ist, und das habe ich schon ein paar Mal gehört und ich finde, es ist super treffend. Es ist so eine Mischung aus The Last Guardian und Journey und was war es noch? Absurd würde ich jetzt nicht nennen. Gab noch ein drittes Spiel, was ich so vom. Es ist ja schon auch puzzelig. Ja. Naja, The Witness passt nicht. Nee, das würde ich nicht sagen. Vielleicht fällt es mir dann noch ein. Ja. Aber vielleicht zwischen Journey und The Last Guardian. Es ist aber weder Journey noch The Last Guardian. Es ist auch nicht so beeindruckend gewesen wie die beiden Spiele. Mhm. Und ich kann den Finger nicht ganz drauflegen, woran das liegt. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und das hat, ja, also Aga und ich haben das in einem durchgespielt. Also gut, Aga hat 90% der Zeit gespielt, ich durfte 10% der Zeit spielen. Was ich super seltsam fand, um mal mit den negativen Sachen anzufangen, mir ist fast schlecht geworden. Okay. Bei dem Spiel. Das habe ich noch nie von anderen gehört, die es besprochen haben. Also ich habe auch ein paar Kritiken und so gelesen. Aber ich hatte da wirklich, also die Steuerung hat mich da echt gestört, gerade am Anfang. Hm. Ist dann mit der Zeit besser geworden, aber ich habe, ja, also ich hatte die ganze Zeit so ein Unwohlsein, körperlich. Hm. Also ich habe gehört, manche Leute hatten das bei The Witness zum Beispiel. Ja. Und dann kann man die Vocal bla einstellen. Field of View, ja. Und sowas. Das geht leider bei Rhyme nicht. Hm. Also damit musste ich dann auch leben und als wir dann durch waren, ging es mir auch eine Zeit lang nicht so gut. War der schummrig. War mir schummrig. Aber das muss dann wohl jeder für sich entscheiden. Also wie gesagt, von anderen Leuten habe ich das nicht gehört. Hm. Das Interessante fand ich, die Steuerung funktioniert, aber richtig Spaß hat sie nicht gemacht. Ha. Und das ist mein Hauptknackpunkt am ganzen Spiel. Ich hatte nicht so viel Freude am Bedienen. Okay. Ich habe sehr gemotzt über The Last Guardian, was die Bedienung angeht. Mhm. Aber ich hatte trotzdem Spaß am Bedienen bei dem Spiel. Ganz komischerweise. Ja. Also die Kamera hat mich zwar gestört und genervt, aber ich habe gerne gespielt an sich. Ja. Und das war bei Rhyme seltsamerweise nicht der Fall. Okay. Es hat mir nicht so wahnsinnig Spaß. Ich habe auch gern zugeguckt. Ich habe dann, wenn ich so zwischendurch gespielt habe, ja, das war schon nett, aber es war nicht so, dass ich die ganze Zeit dran sein wollte am Controller. Hm. Und bei den meisten Spielen macht mir das aber viel Spaß, mit dem Controller was zu bedienen. Okay. Interessant. Ich kann das nachvollziehen, aber es ist eine interessante Perspektive auf die Dinge. Was mich irgendwie am meisten interessiert, ohne jetzt irgendwie groß Spoiler zu wollen, hat sich denn emotional gelohnt, das Spiel? Also emotional hat es anscheinend bei uns, also bei mir und auch bei Aga, besser funktioniert als bei vielen, weil ich habe öfter in einigen Kritiken gelesen, ja, das hat mich dann aber dann auch kalt gelassen, weil ich nicht so die Connection bekommen habe. Okay. Ich fand, da waren doch durchaus so ein paar Momente drin, die ich emotional schön fand. Ich habe auch so die Patterns entdeckt, die das Spiel so aufmacht während des Spiels. Ich glaube, das hilft auch, um das emotional zu verstehen und also insgesamt ja, aber es war nicht der tiefe Eindruck, den ich bei Journey hatte und es war auch nicht der, bei The Last Guardian habe ich zwar nicht so einen krassen Eindruck gehabt wie bei Journey, aber ich denke da immer noch so mit einem sehr wohligen Gefühl zurück an diese Reise mit Trico. Ja. Und da, das hat jetzt beides nicht gehabt, sondern es war in dem Moment, da habe ich gedacht, eher so wie diese Szene bei Monument Valley, wo das Monument dann im Wasser sinkt. Spoiler. Solche Sachen. Ja, aber ich sag ja nicht, wie es weitergeht. Stimmt. Ja, stimmt, es ist gespoilt. Aber es ist 3 Jahre alt. Ah, und wer es nicht gespielt hat, ist selber schuld. Monument Valley darf man spoilern. Ja. An vielen Stellen des Spiels merkt man, irgendwie stimmt alles, aber irgendwie funktioniert es nicht so gut wie gehofft oder erwartet. Okay. Wie ist dann so das Gameplay an sich? Wie läuft das mit dem Puzzeln? Sind das so Akrobatik so Tomb Raider-Style-Puzzle? Oder? Also aber am lustigsten fand ich die Puzzle, die, wo ich gedacht habe, spiele ich jetzt Uncharted? Ich hüpfe hier von Vogelkacke-Kante zu Vogelkacke-Kante. Und es fühlt sich genauso an wie in Uncharted. Auch so halb geführt, weil so richtig bei Uncharted, du springst da ja nicht wirklich frei in der Gegend rum. Ja. Du springst halt eigentlich von Punkt A, der dann connected ist, zu Punkt B, mehr oder weniger. Uncharted als Genrevater des Vogelkackkanten-Jumper. Nee, die Vogelkackkanten habe ich zumindest schon vorher bei Tomb Raider gesehen. Die waren in Uncharted am Anfang gar nicht Vogelkack. Ja, erst stimmt. Im Vierer. Ja, da hat Tomb Raider die Vogelkacke innoviert, ja. Aber ich glaube, es gibt in vielen anderen Spielen auch Vogelkacke-Kanten. Ja, also das wird das vielleicht auch noch ganz kurz so als zwischenrein gehüpft. Bei Horizon sind die gelb, diese Kanten. Und das Lustige ist, Horizon habe ich geflucht über dieses Rumhüpfen von Kante zu Kante, weil ich immer gestorben bin. Hm. Und es liegt einfach daran, du darfst ja keine Knöpfe drücken bei Horizon, sondern die springt von sich aus. Und dann funktioniert es super, aber dadurch, dass das Bedienungsschema halt anders ist als in den meisten anderen Spielen, ist es die absolute Katastrophe. Man kommt gar nicht drauf, dass es anders sein könnte. Ich frage mich auch gerade, welche Vögel gelb kacken. Aber das führt uns jetzt endgültig Das sind ja Metallteile oder so. Ja, zur Besteuerung, was sehr gut geklappt hat, ist sowohl das Onboarding, wie man es so nennt, als auch überhaupt zu vermitteln, wie bediene ich das Spiel. Das Einzige, was passiert, ist, dass du Einblendungen kriegst, X zum Beispiel oder Quadrat. Ja, also, sag dir, du könntest jetzt mal den Knopf ausprobieren an der Stelle. Und es funktioniert fantastisch. Also mochte ich sehr gern. Was auch sehr gut funktioniert hat, fand ich, war die Tauchmechanik. Das darf ich verraten, weil du gleich an der Küste, also das passiert in der ersten Minute, dass du tauchen kannst. Da war aber das Problem, zum Beispiel Aga hat die nicht ganz gecheckt, weil sie auch wieder anders funktioniert als in anderen Spielen. Hm. Nämlich im Grunde mit Null tauchst du und mit Quadrat gehst du nach oben und du bleibst auf der Tiefe. Also du kannst einfach Null drücken, solange bis du auf der Tiefe bist, wo du sein möchtest, und dann bleibst du da. Verstehe. Bei den meisten anderen Spielen musst du halt mehrfach drücken, um unten zu bleiben oder oben zu bleiben. Das funktioniert, wenn du's mal raus hast, den Dreh, wie es geht, funktioniert das super. Und fand ich auch sehr clever, intuitiv Null ist ja bei, oder der Kreis ist ja bei der PlayStation eigentlich immer rausgehen und so, dass das so die Tiefe war. Und also das hat sich gleich richtig angefühlt. So, zu den Puzzlen. Ja. Hast du gefragt. Die wurden teilweise auch in einigen Kritiken, kamen die nicht gut weg. Man kann sagen, dass fast alles irgendwie schon mal bekannt ist, aber ich fand sie eigentlich sehr schön. Und zwar deswegen, weil sich kaum was wieder oder 1:1 wiederholt, sondern die Bandbreite fand ich cool. Und da sind auch ein, zwei Puzzles drin gewesen, die ich emotional cool fand. Ah, das ist schön. Die Puzzles fand ich eigentlich nett. Es gibt natürlich viel Schiebepuzzles und was weiß ich, Sachen mit Licht und so. Aber man hat halt heutzutage viel gesehen. Das ist das Problem. Und es wird immer schwerer zu sagen, okay, dieses Spiel ist außergewöhnlich, weil wenn du jetzt von The Last Guardian Trico wegnehmen würdest, dann würde man auch anders über das Spiel denken. Klar, definitiv. Ja. Letzte Frage, die ich noch habe, weil es auch immer so ein Ding ist, dass einem das Spiel im Zweifel dann schnell versauen kann oder den Spaß daran zumindest. Gibt's Gekämpfe, und wenn ja, ist es nervig? Es gibt kein Gekämpfe, es gibt aber durchaus Timing-Sachen. Okay. Die sind nicht sehr schwer, ich fand sie aber auch jetzt nicht so angenehm zu spielen. Im Sinne der Story finde ich es okay, dass ich sie nicht angenehm fand zu spielen. Aber mein Hauptfazit ist mal wieder, je mehr ich andere Spiele sehe, umso mehr muss ich sagen, wie fantastisch Journey in seiner Bedienung ist. Je mehr Marcel spielt, desto mehr weiß er Journey zu schätzen. Nein, das ist einfach, ich habe ja die PlayStation hochgefahren und habe Journey gespielt, nur weil ich mich gerne durch diesen Raum bewegt habe, weil es so toll war. Und das ist was in Rhyme zumindest am Anfang bei mir nicht der Fall war. Ich habe schon überlegt, ob ich es jetzt nochmal anwerfe und jetzt, nachdem ich die Steuerung mehr drin habe und das eben auch langsam in mich aufgesaugt habe, wie funktioniert dieses Spiel gesteuert, ob das dann wieder kommt. Hm. Aber das weiß ich nicht genau. Was ich auch total absurd fand an Rime, war, ich wusste nie, wo ich hin muss, hab's aber immer geschafft, hinzukommen. Hm. Naja, das ist ja zumindest. Und ich war, und genauso fühlt sich's auch an. Ich weiß nicht, war das jetzt gut oder war es nicht gut? Hm. Weil bei Journey wusste ich, wo ich hin will, und es war auch für das Spiel gut, dass ich wusste, wo ich hin will. Weil mir das so ein Incentive gegeben hat bei der ganzen Sache. Bei The Last Guardian wusste ich's so halb. Manchmal wusste ich's, manchmal nicht. Also bei The Last Guardian war halt immer, das war halt immer so eine Sache, manchmal hatte man das Gefühl, man weiß jetzt noch nicht wohin. Dann war aber allerdings, wenn man halt in diesem ganzen Videogame-Zeug so ein bisschen drin ist, immer schnell klar, okay, hier hinten ist irgendwo Licht, da sollte ich langlaufen. Oder also diese Affordances, die Game Designer halt einbauen, um den Spieler zu lenken, waren dann schon ersichtlich. So. Mhm. Ja. Also Rime ist auf jeden Fall ein Titel, wo ich empfehlen würde, schaut euch den an. Ja. Gibt's für PlayStation, Xbox, PC, Mac weiß ich nicht. Nee, Mac nicht, glaube ich. Mac nicht, aber PC schon, oder? Ja, Steam. Ja. Steam kommt auch für die Switch. Die Hardware-Fassung wird aber teurer sein, weil diese Switch-Cartridges wohl in der Produktion teuer sind. Okay, ich weiß nicht. Das macht ja Nintendo irgendwie. Genau, also da ist das Spiel teurer. Ich weiß nicht, ob der Download günstiger sein wird. Aber das stelle ich mir toll vor, das so als auf dem Handheld zu spielen. Ja, also da ist es in der Tat, dann warte ich ja wohl auf die Switch-Version, weil dann kann ich es auch im Fitnessstudio spielen. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Titel, den man sich angucken sollte. Ich will mehr solche Titel. Ich freue mich auch immer noch auf Hop the Game. Was glaube ich auch so ein bisschen in die Richtung geht. Für mich ist das eine Art Genre, wie auch Walking-Simulatoren so ein Genre sind, und da hätte ich gerne mehr in dem Genre. Ja. In diesem Sinne, guckt es euch an oder wartet auf die Switch-Version, wenn ihr einen Switch habt. Ich glaube, der Nachklapp, den wir da stehen haben, den hast du schon gevorklappt sozusagen, oder? Oder wolltest du nochmal über das Sexy Part? Wir haben es tatsächlich noch weitergespielt. Insofern wollte ich 2-3 kleine Worte noch verlieren. Na, dann verlier die doch. Wer über das Spiel was wissen will, kann ja die letzte Folge anhören. Da habe ich, glaube ich, schon drüber geredet. Ich wollte jetzt noch was so über die Spielerfahrung reden, weil wir jetzt auch wirklich reingeguckt haben. Was man da macht, ist nicht besonders anspruchsvoll oder schwer. Ich finde, es ist in so einem komischen, also es ist ja so eine Art Cluedo, wo du als Mäuschen durch die Gänge läufst und beobachten kannst, was passiert. Und dann musst du die Morde verhindern, weil es ein Zeitreisespiel ist. So. Ja. Und es ist in so einem komischen Mittelgrund zwischen, es ist nicht anspruchsvoll, die Sachen zu verhindern, weil du relativ genau weißt, was du machen musst, wenn du beobachtet hast. Es ist aber auch nicht so super spannend zu beobachten. Also, dass da die Geschichte, die da passiert, super spannend ist. Es ist auch nicht so, dass du sagst, okay, jetzt habe ich hier ein Puzzlestück gefunden, jetzt gehe ich nächstes Mal so rum und finde da ein Puzzlestück. Das alles nicht. Also, das aus dem Konzept hätte man wesentlich mehr rausholen können. War trotzdem unterhaltsam. Also, das möchte ich gar nicht so sagen. Und ja, ich wünsche mir bloß, das hatte ich ja auch schon erwähnt, letztes Mal dieses 12 Minutes. Heißt es überhaupt 12 Minutes? Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht. Das andere, dieses Spiel von dem Typen, der auch bei The Witness mitgemacht hat. 12 Minutes? 17 Minutes? Ich weiß es nicht. Irgendwas Minutes. Ich werde sicher nicht drüber reden, wenn das kommt. Das ist ja so ein ähnliches Konzept, und da werde ich dann auch nochmal drauf gucken, weil ich löse dann lieber den Fall so ein bisschen in meinem Kopf und passe mir das halt zusammen, so ein bisschen lieber Gun Home mäßig hätte ich es gehabt. Verstehe, ja. Nun ja, nun denn, die Empfehlung mit Einschränkungen sozusagen, nachdem du noch weiter reingeguckt hast. Ja, aber ich schätze, ich werde es noch zu Ende spielen. Cool. Und dann kann ich vielleicht ein abschließendes Wort drüber finden. Ja. Das heißt ja in diesen Zeiten auch schon viel, dass man was zu Ende spielt. Bei dem Überangebot, das momentan herrscht an guten Videospielen. Ich muss ja sagen, ich bin ja auch ganz froh, dann hauptsächlich auf der PlayStation zu spielen, weil da kann man ja wirklich dann noch jedes Spiel angucken, will ich das kaufen oder nicht. Ja. Auf dem PC, keine Ahnung, wie man das macht. Ja, nicht. Ja, in diesem Sinne, nicht zu viel PC spielen, sonst habt ihr keine Zeit mehr für Podcasts. Und dann könnt ihr nächste Woche nicht einschalten, wenn das wieder heißt Fanboys. Nächste Woche ist dann wahrscheinlich die große WWDC-Rückschau / Keynote-Benachurteilung. Ja. Hoffentlich dann auch wieder mit Tobi. Und genau, in diesem Sinne, bis denne. Wiedersehen. Strong and stable and stable and wrong. With a strong and stable, the strong and stable hate and evil. With a strong and stable and stable and wrong. With a strong and stable government. Life is still a struggle, and when they hear we have no plans, I don't give a shit. Just the privileged few. Having control. Have everything our own way. And when they hear we have no plans, I don't give a shit. I'm not going to be calling a snap election. I have just called a general election. No. Hope. Struggle. It's going to be tough. No. Hope. Poverty. No. Hope. Difficult times ahead. No. Hope. Tyranny. Jeremy Corbyn thinks differently. Vote for change in the country. Jeremy Corbyn thinks differently. No, look, I'm in a different galaxy. Jeremy Corbyn thinks differently. I think work is the best route out of poverty. Jeremy Corbyn thinks differently. What Jeremy Corbyn has shown is that he's motivated by compassion and decency. He talks about austerity to help people in need. Irresponsible behaviour in companies. I want to deport more refugees. Seek protection elsewhere. Seek protection elsewhere. Elsewhere. Elsewhere. Deport seek protection elsewhere. Refugees, they must return elsewhere. Seek protection elsewhere. Elsewhere. People trying to come here to the UK. Food Bank Britain. Britain. Food Bank. Food Bank Britain. Really worried. Food Bank. Food Bank Britain. Britain. Food Bank. Food Bank Britain. Britain. Food Bank. Brexit. Exit. Get on with it. Brexit. Exit. Get on with it. Brexit. Where you come from? Exit. Must return Brexit. Home. Exit. Get on with it. Strong and stable and stable and wrong with a strong. The strong and stable hate and evil. With a strong and stable and stable and wrong. With a strong and stable government. Life is still a struggle. Food Bank Britain. You'll get the minimum. Life is still a struggle. Food Bank, Food Bank Britain. Success is based on merit, but forget about it. Food Bank, Food Bank Britain. Be really worried about the future for Britain. Food Bank, Food Bank Britain. Success is based on merit, but forget about it. Food Bank, just privileged few. Having control. Have everything our own way. We have plans. To strengthen our hand. But what I am is hard-headed. Vote. Go out there. Vote. Make your vote count. I'm not going to be calling a snap election.